Ein glanzloser Morgen bricht an und bringt mir das kalte Erwachen, und es legt sich ein eisiger Bann über mein trostloses Herz. Ich trank einen süßen Betrug, doch Trost oder Linderung gab er mir nicht. Kein Rausch bringt Vergessen genug und betäubt die Gedanken an dich. Meine Hoffnung gibt dich nicht verloren, in meinen Träumen halte ich dich wahr. Dorthin kehr ich zu dir zurück in jede Nacht. Und so werde ich hier auf dich warten, am äußersten Rande der Zeit. Die Erinnerung hält mich gefangen in einem Raum zwischen Hoffnung und Leid. Ein Traum ohne Anfang und Ende ist alles, was bleibt. Wie lange hab ich dich gesucht, so lange gehofft auf ein Zeichen von dir. Ich habe das Schicksal verflucht, dass es mich nicht zu dir führt. Sag mir, wo finde ich hier oder in einer anderen Welt. Diese Sehnsucht ist alles, was mich am Leben hält. Und so werde ich hier auf dich warten, am äußersten Rande der Zeit. Die Erinnerung hält mich gefangen in einem Raum zwischen Hoffnung und Leid. Ein Traum ohne Anfang und Ende ist alles, was bleibt. Ich kann mir die Schuld nicht vergeben. Warum ließ ich dich allein? Ich gebe mein Leben dafür, um noch einmal bei dir zu sein. Am äußersten Rande der Zeit. Die Erinnerung hält mich gefangen in einem Raum zwischen Hoffnung und Leid. Ein Traum ohne Anfang und Ende. Ein Traum ohne Anfang und Ende ist alles, was bleibt.